B5 aktuell präsentiert. Den Europa-Report. Jeden Sonntag um 14.35 Uhr. B5 aktuell. Das Radio für die Infogesellschaft. Mit Hendrik Jarczyk und folgenden Themen. Hauptsache hart bleiben. Merkels neuer EU-Kurs. Hoffen auf ein besseres Leben. Minderjährige Flüchtlinge in Griechenland. Wir sind käuflich. Skandal um Labour-Abgeordnete. Den Schwächeren schützen. EU-Scheidungsrecht auf dem Prüfstand. Sowie schließlich Aufbegehren gegen die Staatswillkür. Die Nicht-Einverstandenen in Russland. Wir können uns eine Verwässerung des Stabilitätspaktes nicht leisten. Hier darf nicht getrickst werden, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am vergangenen Donnerstag im Bundestag in einer Regierungserklärung zur Zukunft des Europäischen Stabilitätspaktes im Licht der Griechenland-Schuldenkrise. Damit hat sie ihre Kursrichtung vor dem EU-Gipfel festgelegt. Was der Kanzlerin prompt auch wieder Kritik einbrachte, Mrs. No aus Berlin sei unsolidarisch, so der Tenor. Die für Justiz und Bürgerrechte zuständige Kommissarin Viviane Reding war da etwas diplomatischer und meinte, Angela, habe doch ein bisschen Mut. Und den habe Merkel auch gezeigt, meinen ihre Freunde. Christoph Brüssel kommentiert. Frau Nein und Eiserne Lady, diese Spitznamen trägt Bundeskanzlerin Merkel zurecht. Stur beharrte sie auf ihrem Standpunkt und die Abschlusserklärung des Gipfels macht deutlich, das ist nicht einmal ein Kompromiss, sondern hier hat Angela Merkel alle Punkte durchgesetzt. Luxemburgs Premier Jean-Claude Juncker musste sich überrannt fühlen. Merkel zog Frankreichs Staatspräsident Sarkozy auf ihre Seite und überrollte mit diesem Tandem dann die anderen Staats- und Regierungschefs der Eurogruppe. Es glich schon fast einer Erpressung. Deutschland unterstützt eine Hilfe für Griechenland mit der Beteiligung des IWF. Oder gar keine. Für den Chef der Eurogruppe Jean-Claude Juncker dürfte das ein Sakrileg sein. Er gehört zu der Gruppe von Ureuropäern, die bereit sind, für die europäische Idee fast alles zu tun, die im Europäischen Staatenverbund weit mehr als eine Zweckgemeinschaft sehen. Und bislang gehörte Deutschland auch dieser Gruppe an. Das hat sich offenbar geändert. Nun könnte also der amerikanisch dominierte IWF zum Einsatz kommen, um das bislang so erfolgreiche Projekt Euro zu retten. Es gibt aber noch einen Verlierer, der heißt Barroso. Der Kommissionspräsident hat sehr deutlich zu spüren bekommen, dass die Macht in Europa mehr denn je bei den Staats- und Regierungschefs liegt und in diesem Fall bei Angela Merkel. Die Vorschläge der Kommission für ein Rettungspaket hat die Bundeskanzlerin nicht beachtet. Gerade im Ausland wird gerne argumentiert, dass Merkel so handelt, weil in Nordrhein-Westfalen die Wahlen bevorstehen. Sie könne dem Wähler nicht vermitteln, für die Milliardenkredite der Griechen gerade zu stehen. Das ist teilweise richtig. Doch Merkel erklärte offen immer wieder einen ganz anderen sehr wichtigen Punkt. Sie ist aus juristischen Gründen zu ihrer Strenge verdammt. Denn erstmals ist der lange Arm des Bundesverfassungsgerichtes in Brüssel spürbar. Würde Deutschland einem Automatismus ohne IWF-Beteiligung zustimmen, würde dies gegen EU-Recht verstoßen. Jetzt könnte die Politik das System der Währungsunion ändern und Hilfen ermöglichen. Doch dann wäre der Verbleib Deutschlands in der Eurozone verfassungswidrig. Jeder Bürger könnte vor dem Bundesverfassungsgericht klagen und würde sehr wahrscheinlich Recht bekommen. Was dem Laien schon kaum vermittelbar ist, versteht im europäischen Ausland erst recht keiner. Ein Gericht, das eine so starke politische Macht hat, ist unseren Nachbarn fremd. Der mittlerweile enorme Einfluss des Bundesverfassungsgerichtes ist auch nach politischen Maßstäben befremdlich. Trotzdem ist der Notfallplan nach wirtschaftlichen Kriterien richtig. Das Hilfspaket ist nicht mehr als das Versprechen der Euro-Länder, Griechenland in letzter Konsequenz nicht fallen zu lassen. Mit diesem positiven Signal konnte der griechische Premier Papandreou zufrieden nach Hause fahren. Die Märkte beruhigen sich. Auf der anderen Seite ist klar, es muss schon sehr viel schlimmer kommen, bis die Euro-Länder mit Geld- oder Kreditgarantien einspringen. Und das ist auch richtig, denn die größte Aufgabe liegt bei den Griechen selber. Sie müssen ihre Staatsfinanzen alleine in den Griff kriegen. Ein Kommentar von Christoph Brüssel. Wenn in diesen Tagen von Griechenland die Rede ist, dann geht es meist nur ums Geld. Dabei hat das Land auch ganz andere Probleme, die nicht minder gravierend sind und genauso Auswirkungen auf die gesamte EU haben. Flüchtlinge. Zehntausende, die Jahr für Jahr die griechische Küste erreichen und fortan nur noch eines wünschen, möglichst schnell in den Westen der EU weiterziehen zu können. Die Regierung in Athen ist kaum in der Lage, das Problem in den Griff zu bekommen. Besonders schlimm ist dabei die Situation von minderjährigen Asylbewerbern. Alkyone Karamanolis über die Villa Azadi auf Lesbos. Ein Haus, in dem Flüchtlingskinder wenigstens vorübergehend Sicherheit erfahren. Morgens um 9 Zimmerkontrolle. Der Arzt Nikolaus Kumlelis geht von Raum zu Raum, schaut, ob die Betten gemacht sind, ob aufgeräumt und gelüftet ist, rügt einen Bewohner, der noch schläft, und einen anderen wegen einer leeren Chipstüte neben seinem Bett. Nikolaus Kumlelis Zöglinge sind jung. Das Durchschnittsalter der Bewohner der Villa Azadi ist 17 Jahre. Zurzeit stammen alle aus Afghanistan. Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge heißen sie in der Amtssprache, was bedeutet, dass die Jungen ihre Heimat alleine, ohne den Schutz eines Erwachsenen verlassen haben. Daher zum Beispiel. Ich bin heimlich gegangen, ohne meiner Mutter etwas zu sagen. Wenn man jung ist, glaubt man, alles wäre möglich. Jetzt weiß ich, was es bedeutet, sich von seiner Mutter zu trennen und in die Welt zu ziehen. Knapp 16 Jahre war Taher damals alt. Er hatte Angst, seine Mutter könnte ihn von seinem Plan abhalten. Ein Jahr lang hat Taher im Iran gearbeitet, um die Schlepper bezahlen zu können. Sein Ziel war allerdings nicht Griechenland, sondern Norwegen. Doch der junge Afghane hatte nicht mit einer europäischen Verordnung gerechnet, Dublin II genannt. Die besagt, dass für Asylverfahren eines Bewerbers stets das Einreiseland zuständig ist. Für Taher bedeutet dies, dass er bestenfalls illegal weiterreisen kann, was er auch versucht hat. Er war in Patras. Als er bei dem Versuch, sich auf einen der Laster zu schmuggeln, die den Hafen in Richtung Italien verlassen, schwer verletzt wurde, kam er zurück in die Villa Azadi. Ich habe kein Geld mehr und auch keine Kraft. Ich möchte nicht in einem Laster sterben, aber hier bekommen wir keine Papiere und ich bin noch gekommen, um zur Schule zu gehen. Fast alle Jungen, die in der Villa Azadi leben, haben schon einmal versucht zu gehen, ohne Erfolg. In der Villa Azadi sind sie zumindest in Sicherheit. Sie bekommen medizinische und psychosoziale Betreuung und Sprachunterricht. Doch auch hier können sie nur bleiben, bis sie 18 sind. Ist ihr Asylantrag bis dahin nicht genehmigt, stehen sie wieder vor dem Nichts. Die Jugendlichen wissen das. Sie wissen auch, dass die Chancen, Asyl zu bekommen, in Griechenland so gering sind wie kaum sonst wo in Europa. Umso beliebter ist der Englischunterricht. Doch obwohl die Jugendlichen an sich mit Eifer bei der Sache sind, fällt es ihnen manchmal schwer, sich zu konzentrieren, erzählt Ulrike Gasser, die den Kurs anbietet. Der Blick geht so manchmal ins Leere, das merkt man. Also sie machen irgendwas, vor allen Dingen auch bei der Projektarbeit, sie malen was und sind da und dann plötzlich sind sie nicht mehr da und dann muss man sie so ansprechen, so hallo, hallo, und dann kommen sie wieder zurück. Ulrike Gasser studiert Politikwissenschaft. Von der Villa Azadi hat sie aus der Zeitung erfahren. Sie hat das Heim angeschrieben und macht hier nun ein Praktikum. Wenn man in diesem Schnittpunkt ist, dann merkt man plötzlich, wie akut das ist. Wie schlimm das ist eigentlich, dass hier minderjährige Jugendliche in einem Bergdorf, einer Insel im Mittelmeer, also total irre eigentlich, hier festsetzen und nicht weiter können. Und das sind ja keine physischen Grenzen. Es ist ja nicht, dass das ein Gebirgspass wäre, der unbezwingbar, sondern man kann einfach nicht, wenn man die Papiere nicht kriegt. Denn Dublin II regelt zwar, welches Land für den Asylantrag eines Flüchtlings zuständig ist, doch gemeinsame Asylstandards gibt es in der EU nicht. Die regierende sozialistische PASOK-Partei arbeitet zwar an einer neuen Asylgesetzgebung, die vermutlich noch diesen Sommer in Kraft treten wird, doch es fehlt an Infrastruktur, an Geld und an ausgebildetem Personal, betonen griechische Flüchtlingsorganisationen. Es seien zwar Verbesserungen zu erwarten, doch zu viele Hoffnungen dürfe man sich nicht machen. Die jugendlichen Flüchtlinge malen sich indes ihre Sorgen von der Seele. Die Flure der Villa Azadi sind übersät mit Zeichnungen. Viele stammen von Taher. Welcome Refugees steht da über Blumenranken. Eine andere Zeichnung zeigt die Erde, aus der ein großer Wasserhahn erwächst. Ein Vogel trinkt daran. Der Vogel, sagt Taher, repräsentiere das afghanische Volk. It has a lot of meaning, as I think, because of rights, and we are like a bird, immigration of bird. Diese Zeichnung hat viel zu sagen, glaube ich, über Menschenrechte zum Beispiel. Wir Afghanen sind wie Zugvögel. Wir kommen hierher, um ein besseres Leben zu erfahren, aber leider finden wir kein Verständnis. Wir wollen, dass man uns respektiert. Die Jungen hier fragen, wann wird es eine Lösung für unser Problem geben? Aber es sieht nicht so aus, als würden wir eine positive Antwort bekommen. Soweit diese Reportage von Alkione Karamanolis. Für unseren weiteren Themen jetzt Aktuelles vom Tag. Die Affäre erwecke bei den Wählern den Eindruck, Politiker seien korrupte Schweine, die nur ihren eigenen Vorteil im Blick hätten, sagt der britische Oppositionsführer David Cameron und meint damit den jüngsten Skandal in Großbritannien. Eine politische Affäre, bei der mehr als deutlich wird, dass auch in der britischen Politik oder zumindest in Teilen davon offenbar alles nur eine Frage des Preises ist. Mehrere Ex-Minister der sozialdemokratischen Labour-Partei sollen Firmen versprochen haben, sich gegen Geld bei der Regierung für ihre Interessen einzusetzen. Barbara Wesel über Abgeordnete zum Mieten. Die Geschichte zeugt vor allem von zwei Dingen. Von der offenbaren Blödheit und der unverhohlenen Geldgier dreier früherer Labour-Minister. Denn die ließen sich durch eine klassische Sting-Operation dabei erwischen, wie sie ihre politischen Kontakte an Unternehmen zum Kauf anboten, wenn die nur zwischen 3.000 und 5.000 Pfund pro Tag für ihre Dienste zahlen würden. Betrachten Sie mich wie ein Taxi, das man mietet, sagte der frühere Verkehrsminister Stephen Byers in schöner Offenheit der Vertreterin einer PR-Firma. Und er fabulierte fröhlich drauf los, wie er in Zusammenarbeit mit dem gegenwärtigen Verkehrsminister Adonis einem Bahnunternehmen geholfen habe. You know, you have to keep this very confidential yourself. Yeah, of course. He said, we shouldn't be involved in the detailed negotiation, but we can give them a broad steer. Das müssen sie vertraulich behandeln. Er meinte, Adonis, er könne sich nicht in die Verhandlungen einmischen, aber die Richtung steuern. Dumm nur, dass die vermeintliche PR-Frau eine Journalistin war und die verdeckte Kamera die ganze Zeit mitlief. Ähnliches geschah auch der früheren Gesundheitsministerin Patricia Hewitt und Ex-Verteidigungsminister Geoff Hoon. Was die Sache pikant macht, ist nicht, dass Ex-Minister sich an die Industrie verkaufen, das ist 12 Monate nach Amtsende hier erlaubt, sondern dass alle drei noch aktive Abgeordnete sind. Der Verkehrsminister musste sich gleich öffentlich rechtfertigen. Er bestreitet vehement mit Byers und der Bahnfirma jemals etwas Unrechtmäßiges getan zu haben. There is no truth whatsoever in the suggestion that Stephen Byers came to any arrangement with me. Es ist einfach nichts wahr an der Behauptung, dass Stephen Byers mit mir eine Vereinbarung getroffen hat. Peinlich, peinlich, wenn ein Minister beschwören muss, er sei nicht käuflich. Und die Führung der Labour Party ist entsetzt. Bei einer Krisensitzung der Fraktion im Unterhaus wurde das Tumbe-Trio schleunigst ausgeschlossen. Und Finanzminister Alistair Darling konnte vor allem nicht begreifen, wie seine Parteifreunde sich so aufs Kreuz legen lassen konnten. The best answer, if you get a call like that, is put the receiver back down again. But really, what on earth do they think they were doing? Das Beste, was man tun kann, wenn eine PR-Firma anruft, ist gleich wieder aufzulegen. Was zum Teufel haben sie geglaubt, was sie da machen? Es ist einfach lächerlich. Und Wirtschaftsminister Mandelson reagierte auf seine Art eisig, als er nach der Affäre befragt wurde. Was so scheußlich daran ist, dass jemand wie Stephen Byers glaubt, er müsse mit völlig unwahren Angebereien Aufträge für sich hereinholen. It's extremely disappointing and it's very sad and altogether rather grubby. Es ist sehr enttäuschend und traurig und wirklich schmierig. In rund 6 Wochen soll in Großbritannien gewählt werden und die Affäre ist natürlich ein Geschenk für Oppositionsführer David Cameron. Jetzt müsse es eine offizielle Untersuchung geben, sagt er. Damit können die Konservativen nun schön vom Skandal in ihren eigenen Reihen ablenken. Bloß die britischen Wähler durften das nicht honorieren. Sie waren schon wütend und frustriert nach der Spesenaffäre vom letzten Sommer, die damals alle beschädigt hatte. Es ist total schockierend, als ob die politische Klasse insgesamt ihren Verstand verloren hat, sagt jetzt der unabhängige Abgeordnete Martin Bell. Der britische Wahlkampf wird noch spannend. Seit Jahren versucht die EU, eine Regelung zu finden, um im Falle einer Scheidung zweier EU-Bürger aus unterschiedlichen Mitgliedstaaten den schwächeren Partner zu schützen. Bislang waren alle Versuche in dieser Richtung leider erfolglos. Das soll sich ändern, meinen zumindest 10 von 27 Mitgliedsländern. Deutschland ist allerdings bei den Reformern nicht dabei. Andreas Reuter über die Scheidung auf Europäisch. In Schweden kann man sich innerhalb von wenigen Monaten scheiden lassen, manchmal sogar einfach per Post. In Malta dagegen gibt es überhaupt keine Scheidungen. Der Rest der EU liegt irgendwo dazwischen und jedes Scheidungsrecht ist anders. Die Frage also, in welchem Land eine Scheidung vollzogen wird und nach welchem Recht, kann sehr wohl ganz praktische Folgen haben. Vorteile für den, der sich auskennt und schnell ist, Nachteile für den anderen, sagt Evelyn Gebhardt, Europaabgeordnete von der SPD. Sie erinnert sich an einen Fall, wo ein polnischer Mann, der mit einer Polin verheiratet war, aber in Schweden gearbeitet hat, dort die Scheidung eingereicht hat, ohne Wissen seiner Frau. Und die Frau stand mit den Kindern alleine plötzlich in Polen. Und das ist etwas, das kann nicht akzeptiert werden. Schon ein Fünftel aller Scheidungen in Europa betrifft Partner aus unterschiedlichen Ländern. Jedes Jahr werden in der EU rund 170.000 solcher binationaler Ehen geschieden. Da muss es klare Spielregeln geben, welches Scheidungsrecht anzuwenden ist, sagt auch Viviane Reding. Die Justizkommissarin schlägt eine Staffel von Kriterien vor, nach denen die Gerichte vorgehen sollten. Die Faustregel ist, zuerst gilt das Recht des Landes, in dem das Paar wohnt. Ansonsten das Recht des Landes, in dem das Paar gewohnt hat. Falls das auch nicht klappt, dann das Recht des gemeinsamen Heimatlandes oder der gemeinsamen Nationalität. Und falls alle Stricke reißen, dann das Recht des Landes, in dem die Scheidung eingereicht wurde. Doch in Europa ist es wie bei einem Rosenkrieg. Seit Jahren können sich die 27 Länder nicht einigen. Vor allem Schweden und Malta haben bisher noch alle Versuche für ein gemeinsames Vorgehen blockiert. 10 Länder aber wollen jetzt nicht mehr warten. Sie wollen zum ersten Mal in der Geschichte der EU das neue Verfahren der verstärkten Zusammenarbeit anwenden. Und das heißt, die Länder, die mitmachen wollen, einigen sich und wer nicht mitmachen will, lässt es eben bleiben, blockiert damit aber nicht die Kooperation der anderen. Ob Deutschland mitmachen wird oder nicht, steht übrigens noch nicht fest. Justizministerin Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hatte sich vor einigen Wochen bei einem Treffen mit europäischen Ministerkollegen noch nicht festgelegt. Bisher hat die Bundesregierung sich dem Projekt nicht als Miteinbringer angeschlossen. Wir stehen insgesamt dem Projekt wirklich aufgeschlossen gegenüber. Aber es ist ganz wichtig, jetzt auch zu sehen, wie denn am Ende dann die Meinungsbildung sein kann und dass möglichst viele Mitgliedstaaten dann auch es unterstützen. Davon ist Viviane Reding überzeugt. Nach und nach würden sich sicher bald immer mehr Länder anschließen. Und auch Deutschland, findet die Justizkommissarin aus Luxemburg, sollte sich einen Ruck geben. In Deutschland gibt es die höchste Zahl von binationalen Scheidungen, nämlich 34.100 pro Jahr. Deutschland ist immer bei den Ländern, die sagen, administrativ so einfach wie möglich. Das hier ist eine Vereinfachung. Es ist also auch im Interesse Deutschlands, hier mitzumachen. Ob in Kaliningrad, Archangelsk, Samara oder Baikalsk, immer mehr Menschen gehen in Russland auf die Straße. Sie fordern den Rücktritt von Regierungschef Putin, weil sie sich über zu hohe Gas- und Strompreise oder die Steuererhöhungen ärgern. In Moskau konzentrieren sich diese Proteste auf die Kleingartensiedlung Retschnik und deren künftiges Schicksal. Die Siedlung, 1956 für Mitarbeiter des Moskwa-Wolga-Kanals gegründet, soll abgerissen werden. Der Moskauer Oberbürgermeister Duschkow will die rund 3000 Bewohner unter windigen Vorwänden vertreiben. Doch die Menschen dort lassen sich das nicht gefallen. Elfi Siegel über den verzweifelten Kampf um Recht und Eigentum im Reich von Wladimir Putin. Retschnik ist eine Siedlung mit Sommerhäusern, den sogenannten Datschen. Das Gebiet weckt lange schon Begehrlichkeiten superreicher Russen. Und die haben einen mächtigen Mentor, den Moskauer Oberbürgermeister Luschkow. Er will die Siedlung beseitigen und dort einen Naturschutzpark einrichten. Die Bewohner von Retschnik halten das für einen Vorwand und weigern sich wegzuziehen. Am 21. Januar nachts um 3 Uhr rückten bei minus 25 Grad Kälte Gerichtsvollzieher und Polizisten in schwarzen Kampfanzügen und schwarzen Helmen in Begleitung von Bulldozern und Baggern an. Im Scheinwerferlicht wurden die ersten Häuser der Siedlung abgerissen. Inzwischen sind knapp ein Dutzend Datschen zerstört. Die Menschen in Retschnik wollen sich das nicht gefallen lassen. Sie wehren sich, sagt Andrei Artjomenko. Er ist Vorsitzender der Siedlungsverwaltung und baute sich hier vor 10 Jahren auf dem Grundstück seiner Verwandten ein Haus. Wie er meint, völlig legal und durch Dokumente abgesichert. Doch Luschkows Präfekt für das nördliche Moskau, Alek Mitwol, sieht das anders. Er wirft den Datschenbesitzern Rechtsbruch vor. Могу сказать, что я все видел документы, Ich habe alle Dokumente gesehen, von denen die Rede ist. Dort steht geschrieben, dass den Mitarbeitern des Kanals seinerzeit nur erlaubt worden ist, Äpfel und Birnen anzubauen, ohne ein Recht, hier Häuser zu errichten. Das Problem ist nur, dass in Retschnik solche Häuser die völlige Ausnahmeerscheinung sind. Deshalb akzeptiert man in der Siedlung diese Vorwürfe nicht. Sind sie doch an den Haaren herbeigezogen. Die Menschen dort fühlen sich vollkommen im Recht und wollen das nun vor Gericht einklagen. Außerdem widersetzen sie sich aktiv der brutalen Staatswillkür. So fordern sie etwa von Duschkow eine Entschädigung von umgerechnet rund 2 Milliarden Euro für den Fall, dass sie ihre Siedlung aufgeben müssen. Eine entsprechende Klage wurde allerdings inzwischen von einem lokalen Gericht abgewiesen. Andrei Artjomenko erläutert, weshalb. Man behauptet, wir hätten das Gebiet ohne Dokumente in Besitz genommen und eigenmächtig hier gebaut. Deshalb sind Entschädigungen nicht vorgesehen. Es gibt inzwischen einen gegen uns gerichteten Gerichtsbeschluss. Darin heißt es, dass derjenige, der sein Haus nicht selbst abreißt, der Firma, die dann damit beauftragt wird, mindestens 1 Million Rubel bezahlen muss, umgerechnet 25.000 Euro. Das alles können die Kleingärtner nicht finanzieren. Die Abrisssumme ist durch nichts zu rechtfertigen. Alexander Nawrotzki, ehemaliger Offizier und Vater von 3 Kindern, der einst in russischen Konfliktgebieten kämpfte, wohnt seit 17 Jahren in Retschnik. Als er das Grundstück kaufte, versicherten ihm Juristen, es sei mit den Dokumenten alles in Ordnung. Nawrotzki hat sich daraufhin ein schmuckes Holzhaus gebaut und einen Garten angelegt. Nun soll auch er von seinem Grundstück vertrieben werden. Ich bin 50 Jahre alt, will mein Business entwickeln und Geld verdienen, damit meine Familie ruhig leben kann. Aber ich werde hier kämpfen. Er hat den Behörden mit Selbstverbrennung gedroht, falls er sein Haus in Retschnik verlieren sollte. Auf Kundgebungen zur Verteidigung von Retschnik im Moskauer Zentrum fordern die Teilnehmer den Rücktritt Luschkows und appellieren an die Datschenbewohner, sich nicht zu ergeben. Vor kurzem hat sich Präsident Medvedev in den Konflikt eingemischt und den Generalstaatsanwalt beauftragt, zu prüfen, ob die Rechte der Bewohner von Retschnik verletzt worden sind. Ein Teilergebnis liegt jetzt vor. Es fällt nicht zugunsten des Moskauer Oberbürgermeisters Luschkow aus. In 4 Fällen wird gegen Beamte seiner Verwaltung wegen Rechtsbruch ermittelt. Die Leute in Retschnik können aufatmen. Jedenfalls vorerst. Elfi Siegel über die zunehmende Zahl der Nicht-Einverstandenen in Russland. So viel im Europa-Report heute.